mein Mädchen, wir gehen an den Strand. Wir schauen auf die Wellen und ich nehme deine Hand. Mach dir keine Sorgen, es wird doch gut. Wir stehen hier und bald kommt die Flut. Wir schauen in die Ferne und ich träum allzu gern. Den Horizont zu greifen, doch er ist viel zu fern. Nicht. Wir sind nur bis hierher gekommen, weiter ging es nicht.